Das Mayfield-Pensionat. Eine Tote in der Nacht. Stille war mit den Ferien in das Mayfield-Pensionat eingekehrt. Die unheimlichen Geschehnisse um Mrs. Bingle, das Geistermädchen Agnes und den grausamen Tod der Lehrerin verblassten nach und nach. Und Victoria und Marianne konnten den Sommer, dank Mr. Horowitz, mit Fröhlichkeit und Freude genießen. Doch Mrs. Bingle sollte nicht die einzige Bedrohung bleiben. Etwas Seltsames erwachte und machte sich auf den Weg, um Rache zu nehmen.